Es war ein Sonntag nach Schabbat, die Stunde des Herrn, als ich auf einmal entzückt und begeistert wie von Sinnen nicht bei mir die Stimme hörte in meinem Rücken, laut dröhnend wie eine Posaune: Schreib auf, was du siehst, schreib's in ein Buch und schick es in Gemeinden nach Ephesus, schick es nach Smyrna und nach Pergamon, nach Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umwandte, welche Stimme sprach da mit mir, sah ich auf einmal die 7 goldenen Leuchter und in ihrer Mitte den Menschen, bekleidet bis zu den Füßen mit einem langen Gewand und gegürtet um den Leib mit einem Goldreif. Sein Haupt und seine Haare strahlen weiß wie schimmernde Wolle, nein, heller noch wie Schnee. Die Augen loderne Flammen und seine Füße glühendes im Ofen zerschmelzendes Erz, funkelnd wie Gold, und seine Stimme brausend wie die gewaltigen Wasser und das Dröhnen der Brandung. Da in seiner Rechten die Sterne, 7, und sein Mund ein mächtiges, doppelschneidiges Schwert, wie die Sonne hoch im Zenit, ein strahlender Ball, so war sein Antlitz. Als ich ihn sah, warf ich mich nieder vor ihm zu seinen Füßen wie tot. Er aber legte die Rechte auf mich und sprach: Hab keine Furcht. Ich bin der Erste und der Letzte. Der Lebendige bin ich. Ich war tot, aber jetzt schau mich an, lebe ich wieder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Todes- und die Höllenschlüssel sind in meiner Hand. Schreib auf, was du gesehen hast. Schreib auf, was jetzt geschieht. Schreib auf, was kommen wird. Je t'aime mort, mais je vis. Thank you.

Thank you. L'étoile tombée du ciel ouvre le puits de l'abîme. bouche est dévorée. signe est apparu dans le ciel. Et voici un grand tracas, voilà de feu. En face de la femme se tient le dragon, attendant l'enfant pour le dévorer. Thank you. God. Oh, Christine.